Weniger, nun, weniger wäre bei Beautiful keineswegs mehr. Wir haben also Uxbal, Vater zweier Kinder, um die er sich liebevoll kümmert. Papa, sag mal, wie schreibt man Beautiful? Mit I? Guck mal, Beautiful. Uxbal, der aber auch am Leid der illegalen Anwanderer, die er vermittelt, gut verdient. Uxbal, der Kleinganove, der Krebs hat, der aber auch eine spirituelle Fähigkeit hat. Er kann mit den Toten reden. Aber wird es dadurch leichter zu sterben? Wie geht's deiner Frau? Besser. Den Kindern geht es auch gut. Und dir? Du wirst sterben. Ja, sieht so aus. Das Wunder dieses Films Beautiful, es liegt darin, dass Javier Bardem als Uxbal es schafft, diese Geschichte mit all ihren Aspekten zusammenzubinden, bis zum Ende, wenn er von der afrikanischen Migrantin gepflegt wird. Ich brauche deine Hilfe. In Beautiful zeigt der mexikanische Filmemacher Alejandro González Iñárritu das Viertel El Raval in Barcelona als eine multiethnische Welt am Rande einer Metropole, wo Migranten aus Afrika und China in aller Widersprüchlichkeit das Leben mit den Spaniern teilen. Die politische Demografie des zeitgenössischen Europa aber mit der Passionsgeschichte eines sterbenden Mannes zu verweben, ohne dass die Erzählung auseinanderfällt, das macht Beautiful zu einem Ausnahmefilm, der am Ende in der Welt hinter dem Vorhang unserer Realität spielt. Ein Pferdeschwanz solltest du ja nicht tragen. Du wirst für einen Fuchs gehalten. Und das verschreckt die Eulen. Beautiful von Alejandro González Iñárritu. Ein Meisterwerk. Blade Runner, Total Recall, Minority Report oder Paycheck. Das düstere Werk des Science-Fiction-Autors Philip K. Dick hat Vorlagen für eine ganze Reihe von Filmen geliefert. Ridley Scott betrachtete beispielsweise in Blade Runner die Grenze zwischen Mensch und Maschine. Ein nicht minder großes Thema steht im Mittelpunkt von George Nolfis Film Der Plan, gedreht nach einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick. Wir sind die, die dafür sorgen, dass alles nach Plan läuft. Bestimmen wir unser Leben oder werden wir wie Marionetten von einer höheren Macht an Bindfäden manipuliert? Denken Sie, ich hätte das nicht kommen sehen? Ich kann Ihre Gedanken lesen. Matt Damon als junger Politiker erlebt in Der Plan, wie er aus Gründen der Vorherbestimmung dem Plan einer höheren Macht Folge zu leisten hat und mit Elise, von Emily Blunt gespielt, keine Liebesbeziehung eingehen soll. Gegen diese Vorherbestimmung stehen allerdings sein Trotz und sein Liebeswillen. Warum wollen Sie uns voneinander fernhalten? Weil der Plan es verlangt. Allerdings wollen das romantische Gehabe, das die Geschichte Der Plan Matt Damon und Emily Blunt aufdrückt, mit der philosophischen Dimension, die in der Geschichte liegt, in dieser Verfilmung kein bisschen zusammenkommen. Der Plan von George Nolfi, annehmbar. Ist die Wissenschaft frei, auch wenn ihre Ergebnisse den Interessen einer mächtigen Industrie zuwiderlaufen? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch den Dokumentarfilm Gekaufte Wahrheit von Bertram Verhaag. Apart Pushtar jedenfalls war 1998 seinen Job los, als er sich im britischen Fernsehen zu explizit äußerte. Als Wissenschaftler, der aktiv in dem Bereich mitarbeitet, finde ich es sehr, sehr unfair, unsere Mitbürger als Versuchskaninchen zu benutzen. Der damals hoch angesehene Biochemiker forschte als einer der ersten über die Auswirkungen von gentechnisch veränderter Nahrung, die Mitte der 1990er Jahre ja bereits gegessen wurde. Er fand heraus, dass sich die Organe von Versuchsmäusen, die mit genmanipulierten Kartoffeln gefüttert wurden, verändert hatten. Im Fernsehen sagte Pushtai: Wenn ich die Wahl hätte, würde ich es natürlich nicht essen, bevor ich nicht einen vergleichbaren experimentellen Gegenbeweis bei gentechnisch veränderten Kartoffeln sehe. Dieses Interview bedeutete aber das Ende der Karriere des Biochemikers. Vor 6 Jahren, in Leben außer Kontrolle, beschrieb der Dokumentarfilmer Bertram Verhaag eine Landwirtschaft, die von milliardenschweren Multis dirigiert wird. In seinem neuen Film Gekaufte Wahrheit konzentriert sich Verhaag nun in Sachen Gentechnologie auf die unheilige Allianz zwischen Industrie, Politik und Wissenschaft, wobei bei kritischen Genforschern wie Apat Pushtai auch eben deren rigide Gängelung gehört. Während also bestimmte Wissenschaftler gebetsmühlenartig Gefahrenlosigkeit propagieren, zitiert Bertram Verhaag Untersuchungen, die belegen, dass sich seit der Einführung gentechnologisch veränderter Lebensmittel der Anteil an nahrungsbezogenen Krankheiten verdoppelt hat. Nein, beruhigt kommt man nach diesem Film keineswegs aus dem Kino. Gekaufte Wahrheit von Bertram Verhaag, herausragend.